3, 2, 1, Start. Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Das ist die Etage 13 mit dem lieben Basti. Hallo! Ich war gerade irritiert. Ich habe gerade gedacht, wir haben noch gesprochen, dass wir die Episode 21 haben. Ich habe gerade an Etage 21 gedacht, aber das ist ja unser Sex-Podcast. Entschuldigung, kannst du sagen. Genau, wir haben die Episode 21, richtig. Richtig. Entschuldigung. Etage 21, genau. Für das höhere Niveau ist dann richtig, halt unser Sex-Podcast. Richtig, SK 21. Ja. Ja, und normalerweise würde der Basti mich jetzt vorstellen, wenn er nicht gerade was trinken würde. Entschuldigung, ja, und auf der anderen Seite unseres normalen Nicht-FSK 21-Podcasts sitzt der liebe Steffen mit seiner Goofy-Tasse, denn wir zwei sind ja auch nur zwei lustige kleine Nerds, die über alles sprechen, rund um Film, Funk, Fernsehen, außer es hat was mit Comics zu tun, dann hüllen und wir Sex uns ins Bild. Auch nicht so mit und Sex ist auch nicht wirklich so unser Ding, da haben wir uns lange, vor langen Jahren von verabschiedet, von diesem Konzept des Sex. Sex-Talk. Sex-Talk. Ja, wie geht's Etage, dir, Steffen? Die Etage 21 ist ja auch unser geheimer Podcast, den wir nur für uns beide aufnehmen. Psst. Muss doch keiner wissen, ne? Jetzt. Hab ich mich vertan. Aber Basti, ja. Was mir jedes Mal auffällt, wenn wir, ja. Du bist dann direkt immer in so einem Modus drin und wenn wir aufnehmen und so hippelig und machst so ein furchtbar. Richtiges Theater, weißt du? Ja, ich weiß, worauf das hinausführt. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Möchtest du was Bestimmtes hören? Soll ich über meine Katze sprechen mit dir? Ja, oder möchtest du was anderes hören? Ich möchte was hören, und zwar steht hier im Ablaufplan Theater Teil 2. Ja, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir ja schon so ein bisschen, dass ich angekündigt habe, dass ich ja ein ganz neues Hobby habe. Ja, du hattest dich verirrt auf dem Weg dahin, oder beziehungsweise wusstest nicht, wo der Eingang ist. Ja, ich habe mich nerdy-mäßig... Den alten Mann mit dem Hund irgendwie hast du die alte Folge angehört? Ich höre mir nie was an, was wir machen. Hast du irgendwie deinen Mantel kurz gelüftet und so Sachen? Psst, Etage 21, Etage so. 21 ab hier. Verdammt. Wenn dieser Content immer wechselt. Es ist nicht erreichbar. Steffen, furchtbar, ich sehe schon wieder in der Tonspur aus wie der kleine Hitler. Das Mikrofon ist heute sehr sensibel, ich habe keine Ahnung. Auch so kleine Bärtchen oder was? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder Theater gehabt. Ich habe ja schon mal erzählt, dass das so ein bisschen mein neues Hobby ist. Mit deiner Frau oder wie? Ach so. Wer? Das Ding ist... hatten wir das nicht schon beim letzten Mal ich möchte schon? Das nicht. Können wir meine Frau hier raushalten? Die Braun geht sie nicht an. Du hast die Tür offen, das heißt, sie ist nicht da. Genau, ich hatte auch gedacht, ich habe mir extra... Ich bin nämlich Detektiv, weißt du? Du bist Detektiv. Kannst du das hier sehen? Ja. Katzenknödel? Das sind Katzen, Katzenknödel. Das sind so kleine... Breckis sind das. Ja, so eine Art Breckis, warte mal. Es gibt aber, ach so, das ist die Billigmarke, das ist die Non-E. Ja, das sind die Billigen, ich hatte gerade probiert. Hat man auch immer ziemlich Mundgeruch danach. Sind nicht so vollmundig im Geschmack. Ich glaube, es ist Pansen und Pastete, irgendwie so ein komischer PP-Ablauf. Ja, ja. Pansen liegt mir immer sehr schwer im Magen, da kriege ich immer ein bisschen Durchfall. Egal, auf jeden Fall, wichtige Details für die Hörerschaft. wir wollten ja aber nicht zu Katzen kommen, sondern zu Theater, ne? Und das Ding ist, im Endeffekt, ich habe dir, glaube ich, ja von erzählt, ich mache im Moment nicht mehr so viel auf meinem Blog oder auf meinem YouTube-Kanal. Also bei all den Sachen, wo ich mega erfolgreich bin, habe ich gedacht, das muss ich jetzt hinter mir lassen. Ja. Und wird da gelacht an der Stelle. Und habe mir gedacht, ich suche mir ja ein neues Hobby und habe mir, glaube ich, schon letztes Mal so ein bisschen angefangen zu erzählen, dass ich dem Theatermodus so ein bisschen verfallen bin. Ich habe da ja auch so ein bisschen rausgehört, dass dich das, glaube ich, auch ein bisschen interessiert. Ja. Ne? so von wegen Erfahrung und so. Ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, wie es mit dem Casting gelaufen ist und wie das so gewesen ist. Und jetzt habe ich im Endeffekt ein bisschen was Neues zu erzählen zum Thema, wie so die weiteren Proben verlaufen sind. Mhm. Und sorry Steffen, ich guck mal eben gerade nochmal wegen der Lautstärke. Ich ziehe mich nämlich jetzt ein bisschen runter, es nervt mich tierisch, dass ich so laut bin. Sehr gut. Nachher bin ich eh zu leise, wenn es rauskommt. Und zwar folgendes. Wir hatten, ich hatte ja, glaube ich, erzählt, dass ich beim Casting direkt eine Szene machen durfte, bei der ich eine wildfremde Frau anfassen durfte. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Ja. Die wilde Formulei mit einer Fremden, habe ich ja übertitelt. Und das Schlimme oder Schöne ist, ich durfte die Szene jetzt nochmal spielen, nachdem ich jetzt schon mehrfach Proben durchgenommen habe. Mhm. Und ja, es ist sehr schön, wenn man das Ganze nochmal machen darf, denn dann kennt man die Person ja noch so ein bisschen mehr. Und es gibt in dem Skript einen Satz, da sage ich als Professor, die Kugel als vollkommene Form und fummel dann die ganze Zeit so an ihr rum. Und dann sagt die Regisseurin während der Probe, Basti, stopp, wenn du sagst, die Kugel als vollkommene Form, dann starrst du ihr direkt auf die Brüste. Und ich so, Gentleman's Agreement, das geht aber, ich weiß nicht, ob ich das kann, bin total rot geworden, hab versucht mich so ein bisschen laut, die Szene wird nochmal gespielt und dann gucke ich wirklich richtig plakativ in ihr Dekolleté, die Kugel hat vollkommene Form, kann nicht mehr so richtig, und das Schlimme ist, in dem Moment, wo ich mich so sehr auf ihr Dekolleté konzentriere, konnte ich auch nicht mehr richtig reden, jetzt habe ich wirklich den Text vergessen. Und hab dann einfach im Nachgang noch gesagt, für meine Regisseurin, liebe Regisseurin, ich werde extra für dich ab sofort durch die Fußgängerzonen Deutschlands gehen und extra den Frauen immer auf die Brüste starren. Und dann kann ich sowas sagen wie, Kultur, das ist Theater, ich muss für die Theaterproben üben, es ist nichts Schlimmes. Habe ich also ein neues Hobby, ich darf jetzt also durch die Fußgängerzonen gehen und Leuten auf ihre Brüste starren. Das gefällt mir, endlich für die Kultur. Es läuft eigentlich ganz gut. Ich habe auch eine Idee. Jetzt muss man gerade gucken, ob ich das so gut hinkriege. Bitte sprechen Sie in das Mikrofon. Ja, bitte sprechen Sie in das Mikrofon. Ich habe zu viel Theater gespielt, da geht man auch gerne mal einfach weg. Und zwar habe ich mir für dich gedacht, für mich? Ich finde es sehr, sehr interessant. Ich habe kein Dekolleté, also jetzt kann so ein... Kannst du mal kurz aufstehen? I believe there are man boobs. Hast du? Der Steffen ist gerade ein bisschen eingefroren, das macht dann nichts, ich rede einfach weiter. Jetzt bist du wieder da. Da bin ich wieder da und ich habe was für uns. Und zwar habe ich mir gedacht, ich finde es so faszinierend, dass ich mir so viel Sachen merken kann, weil ich bin eigentlich einer vom Stamme Dementia. Also ich habe eigentlich schon fast wieder vergessen, wer zum Beispiel mit mir podcastet, lieber Johannes. Und ich würde dir am liebsten jetzt gerade mal was zeigen. Du musst mir sagen, ob du den Text lesen kannst. Kann man das lesen? Ah, spiegelverkehrt, ne? Nee, das nicht, aber schlecht. Lesen, weil es so pixelig ist. Nein, Peter, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Kannst du, Moment, stopp, bevor du das vorliest, kannst du den Satz da drüber, siehst du den Satz da drüber? Nee, gerade nicht. Naja, so stark wie die Bevölkerung auf der Erde wächst, gibt es wohl zur Zeit mehr Lebende als Tote. Ja. Das hast du jetzt sehr schön vorgetragen und ich tue jetzt einfach so, als hättest du mich schauspielermäßig so drauf angesprochen und ich gebe dir jetzt mal den Monolog. Ich habe den Text gerade weggeschmissen, der liegt jetzt hier in meiner Ecke. Ich kann es bezeugen. Kannst du es bezeugen? Kann aber nicht bezeugen, ob er es nicht nochmal auf dem Monitor stehen hat. Okay, pass auf. Dazu gibt es ja ein einfaches Ding. Oh, jetzt. Ich drehe mich jetzt einfach um. Jetzt siehst du natürlich meine schauspielerischen Fähigkeiten nicht mehr. Nein, ich möchte sie ja sehen. Also, sie möchten mich sehen. Okay, pass auf. Dann tue ich die Brille weg. Jetzt kann ich sowieso nichts mehr sehen. Jetzt bist du eine vollkommen andere Person. Hä? Ich kann auch nicht mehr dich von deiner Wandfarbe unterscheiden. Das ist schlimm, wenn ich keine Brille anhabe. Okay. Nein, lass die Brille auf. Ist doch alles in Ordnung. Ich möchte, dass das notariell beglaubigt wird, dass mir jemand jemand glaubt. Ich kann mir eine große Textmenge merken. So, du hast jetzt als Peter gesagt, so Zeit, wie es auf der Erde zugeht, gibt es mehr Lebende als Tote. Und dann komme ich als Professor wirr hervorgesprungen und sage, ich mach mal kurz die Kopfhörer ab. Naja, Peter, das ist ein weit verbreiteter Irrtum, der gern von Leuten erzählt wird, die entsetzt sind über die Bevölkerungsexplosion. Angesichts trotz der starken Wachstums der Weltbevölkerung ist die Anzahl der Toten weitaus größer als die der Lebenden. Multipliziert man die in der Wissenschaft gängigen Zahlen über die Entwicklung der Weltbevölkerung, multipliziert mit der ebenfalls geschätzten Geburtenrate, die übrigens bis zur Erfindung der Verhütungsmittel erstaunlich konstant war, ergeben sich. 82,5 Milliarden Menschen wurden geboren. 7,5 Milliarden Menschen leben zurzeit auf der Erde. 75 Milliarden Menschen sind tot. Das war jetzt der kleine Monolog, den du jetzt gerade in Orange gesehen hast. Vielleicht ein bisschen zu schnell vorgetragen. Und jetzt kannst du dich bezeugen, du hast ihn ja vorhin schon gesehen. Ich kann es dir ganz kurz zeigen, du kannst aber kurz bestätigen. Du siehst das Orange, kannst da ein bisschen drüber lesen. Und habe ich doch einigermaßen... Hast du gut wiedergegeben, ja. Dankeschön. Und dafür habt ihr jetzt ein kleines Demo. Übrigens, die Daten zur Aufführung sind raus. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal zwischendurch gesagt hatte. Ja. 7. Juni, 9. Juni und 10. Juni. Wer also Interesse hat, im Alten Forster. Wirklich nach 3 Tagen ist das dann, ne? An dreimal wird es aufgeführt, ne? Dreimal wird es aufgeführt. Genau, in den ersten 2 Terminen um 19 Uhr und am 3. Termin um 16 Uhr. Und das Ganze wird wohl gesponsert von Subways. Da habe ich gedacht, also wenn schon ein Theaterstück gesponsert wird von Baguette, was da mit uns beiden? Ich meine, wir haben viel für unsere Körper getan. Wir haben viele Baguettes oder andere Sachen in uns reingestopft. Subway, ich bin bereit, meine Seele zu verkaufen und zwischendurch immer gerne mal wieder Eat Fresh in diesem Podcast zu sagen. Eat Fresh, ja. Podcast. Eat Fresh, ja? Subway. Verschenke nicht so viele. Ich verschenke hier gar nichts. Das geht der alles Tag des Tages ist übrigens... Ist das nicht auch ein Synonym für, jemand hat sich unserem Channel angeschlossen, der Sub, er hat gesubbt. Naja, bitte? Das war, kennst du das gesubbt, nicht? Gesubbt, Tata, gesubbt. Der ist über den Teller gesubbt. Ja, ach ja, es wird nicht besser. Das wird nicht besser. Und im Endeffekt, wer Interesse hat, kann sich das gern im Alten Forster Gymnasium angucken. Und ich, Steffen, es gab ja mal so dezente Hinweise, dass du vielleicht Lust hast, vorbeizukommen. Ja, also Lust habe ich auf jeden Fall. Und bisher ist mir auch noch nichts bekannt, dass da irgendwas im Wege stehen könnte. Jetzt sag noch mal kurz, das ist dann Freitag, Samstag, Sonntag oder was? Nein, das ist ein Donnerstag und dann ein Samstag und ein Sonntag. Ach so rum, okay. Genau. Also ich würde dann am ehesten wahrscheinlich auf den Samstag ausweichen, weil... Ja, gerne, sehr gerne. Aber schauen wir mal. Also bisher, das ist dann der 10., ne? Der 10.6. 9. Ne, Moment, warte, jetzt bringst du mich durcheinander. 7. 9. 9. 9. Juni ist das. Ja. Ja. Ja, also sehr gut. Ich merke mir das auf jeden Fall vor und wenn jetzt nichts dazwischen kommt, bin ich da gerne bereit. Sehr gut, dann ist auch die Etage 13 auch an diesem Theaterstück vertreten und du kannst dir dann mal ein Bild davon machen, wie ich wahrscheinlich meine Hose fallen lasse, weil ich mich irgendwie falsch angezogen habe, dann von der Bühne fliege und in die Tuba reinfliege. Ich werde ein Video aufzeichnen und dann kommt das schön in unseren Kanal. Ja. Dann wird unser YouTube-Kanal durch die Decke gehen. Dicker Mann fällt von Bühne. Puh. Das Einzige, was jetzt eigentlich nur noch mehr Zuschauer auf unseren Video-Channel bringen würde, weil wir haben ja, unser Kanal besteht ja aus den Podcast-Episoden, ne, und den Videoanteil, der natürlich viel geringer ist, aber der wird ja auch ab und an mal ein bisschen befüllt, gerade wenn wir uns mal wieder live sehen. Aber was da auch ganz gut funktionieren würde, ja, wären Katzenvideos. Nein, echt? Hast du das mal ausprobiert? Ich habe ja keine Katze. Aber ich kenne jemanden, der eine hat. Ja, ich auch. Nämlich ich. Das ist richtig. Im Laufe, also ich habe gesehen, unser letzter Podcast ist, glaube ich, Januar gewesen, gefühlt. Rund um meinen Geburtstag, habe ich gedacht. Krass. Also wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. In der Zeit hat ein neues Lebewesen das Licht der Welt entblickt. Und es ist ungefähr entblickt. Es ist gestorben. Nein. das Gegenteil von erblicken ist eher entblicken. Und zwar haben wir einen neuen Mitbewohner hier zu uns bekommen über eine Arbeitskollegin, deren Eltern sozusagen die Katze abgegeben haben. Und ich dachte über eine Katzenagentur. Über die berühmte Katzenagentur. Und wir haben uns gedacht, ja dann, also wir durften es testen. Also ich meine, man kommt nur ganz selten in die Gelegenheit, mal zu testen, ob ein Haustier zu einem passt. Und da haben wir die Katze einfach sozusagen für einen 2-wöchigen Test zu uns bekommen. Und dann stand sie, wir haben Fotos von dieser Katze bekommen, da hatte sie ein süßes, kleines Gesicht, so dieses typische, oh, ich will jetzt unbedingt knuffeln und knuddeln. Und dann stand es vor uns, der kleine Elefant. Denn es ist schon ein harter Brocken. Er wurde sehr, sehr verwöhnt. Ich habe neulich mal ein Video gesehen, wo das krass, Kätzchen, um das jetzt mal so zu sagen, den Balkon das erste Mal betreten hat. Und ja. In Troisdorf gab es eine kurze Erdbebenwarnung, als diese Katze auf den Balkon gelaufen ist. Ja, sie ist stattliche, ich glaube, 8 bis 9 Kilo schwer. Es ist schon ein ordentlicher Kaventsmann für eine Katze. Mhm. Ist also ordentlich verwöhnt worden und ist auch, glaube ich, so zwischen 9 und 10 Jahre alt. Sie ist also, im Endeffekt entspricht sie allen Attributen, die meiner Frau gefällt. Sie ist alt und fett. Weil sie, meine Frau hält gerne, dass die Katze alt ist, damit sie nicht so viel rumspielen muss. Und dass sie fett ist, weil fette Katzen sind so süß. Ja, genau, wenn ich das mal hören würde, wenn es um mich geht. Dicke Männer sind so süß. Ja, das hört man so selten. Ja. Den ersten Tag, als wir sie hatten, da hat sie sich größtenteils unterm Schrank versteckt, weil sie dann doch ein bisschen schreckhaft war. Und den ersten Abend, den ich mit ihr verbracht habe, habe ich mich mit dem Laptop bei uns ins Wohnzimmer gesetzt, weil ich gedacht habe, muss ja immer jemand um sie sein. Und das Erste, was sie getan hat, wir haben einen kreisrunden Tisch, ist ihre gesamte Robbenhaftigkeit auf die Hälfte unseres ganzen runden Tisches zu verteilen. Das sah sehr toll aus. Der ganze Tisch bestand halb aus Katze. Und das fand ich dann sehr, sehr schön. Ja, und es kommt einiges so, man taucht so in so Sphären ein bei Katzen, wo ich immer denke, ja, also ich habe mich jetzt zum Beispiel mit Läden viel beschäftigt oder mit Essen oder sowas. Wir haben Spielzeug ohne Ende besucht. Ist die Katze eigentlich gerne Lasagne? Die ist leider, nein, das ist leider ein Klischee, die ist nicht, eigentlich Blödsinn, eigentlich ist sie eigentlich gerne alles. Also ich könnte auch wahrscheinlich auch einen Satz Muttern dahin legen, sie würde wahrscheinlich auch die ganzen Muttern und Schrauben aufessen. Deswegen passe ich auch immer so ein bisschen auf, was so auf dem Boden rumfliegt. Mhm. Es hat sich so rauskristallisiert, in der ersten Zeit war ich der gute Junge, der tolle Typ. Und nachdem wir sie jetzt ein bisschen länger haben, gibt es ein einfaches Verhältnis. Meine Frau ist der Good Cop oder derjenige, der wahrscheinlich zwischendrin einfach mal netterweise ihr Süßigkeiten zusteckt. Mhm. Und ich bin der Bad Cop. Ich bin der, der vor allem Regeln aufstellt, der auch mal sagt, ja, Katze kommt erstmal nicht ins Schlafzimmer. Regel ist übrigens hinfällig, hat sich erledigt. Mhm. Und Katze schläft nicht im Bett, hat sich erledigt, Katze schläft im Bett. Also nicht mit uns zusammen, aber kommt schon mal vorbei und sagt Tach. Und das hat sich die Katze so ein bisschen gemerkt, das heißt, es kommt so ein bisschen, wenn man das parodieren will, wenn meine Frau nach Hause kommt, Tür geht auf, meh, meh, meh, meh, meh, meh, meh, ein riesiges Katzkonzert an Miauen und wenn ich komme, heißt es, der Dicke wieder, ich gehe da mal wieder, ne, ciao, kannst meine Kacke wegmachen. Ungefähr das ist die Gewichtung, wie diese Katze sich mir gegenüber verhält und ich sag dann immer so, okay, ich möchte die Liebe halt nicht billig erkaufen. Ich habe irgendeinen Sprach. Deswegen hat sie auch Breckis bei dir liegen, ne? Deswegen habe ich Breckis bei mir liegen und sie kommt trotzdem nicht, weil sie weiß, wie ich drauf bin. Irgendwie hat gerade mein Google-Ding aktiviert, da stand drin, nicht billig einkaufen. Ich habe da nichts gemacht hier, was ist das für eine Scheiße? Ganz komisch. So, sorry. Ja. Als hätte ich meine Alexa. Du bist auch so dieser Duck, ne? Von oben, ne? Duck von oben? Wer ist denn Duck von oben? Duck, der Hund von oben? Beim Pixar-Film oben? Ah, du hast einen Pixar-Podcast gemacht. Ja, stimmt. Da, Katze. Jetzt weiß ich nur Katze. Ja, jetzt habe ich sogar. Ich kann ja nichts ablegen. Katze. Katze. Ja, ja. Und ich kann allen nur empfehlen, also wir sind immer wieder hier im Tierheim rund um Troisdorf rumgetigert, wie so Indianer, die darauf warten, irgendwas zu überfallen. Und haben letztlich dann durch diese Testkatze rausgefunden, ja, wir sind katzenkompatibel, wir halten es aus, dass jetzt überall, egal wo man hingeht, irgendwo Katzenhaare rumfliegen, sich im Essen befinden, sich in Kleidung festsetzen, selbst im Bett irgendwo Katzenhaare rumfliegen, muss man mit klarkommen. Ich kann Ihnen noch ein Ergebnis zeigen, per Hand. Sieht man, ja. Genau, da sieht man nämlich einen riesigen großen Strich, da habe ich nämlich bei der Katze Schmusen mit Spielen verwechselt und die Katze war noch nicht mal böse, sondern sie hat so ganz leicht, als wäre sie selber Dr. No, so ganz langsam die Kralle so hier durchgezogen, so, ach nee, ich mag lieber spielen. Aber du hast gesehen, das gibt schon ordentliche Striche. Also Katzen sind gefürchtete Krallenjäger. Und ja, ich habe natürlich jetzt schon ein bisschen Content für mich gelagert. Wenn das die Etage 13 war auch, dann machen wir bald so einen neuen Instagram-Kanal auf. Ist Zoe Etage 13. Dann kriegt sie lustige Bildsprüche dabei. Soll ich mal sowas machen? Ich meine, ich habe ja Zeit. Ich mache ja keinen Blog mehr und kein YouTube. Ich mache das einfach, Steffen. Soll ich das mal in die Wege leiten? Ja, also den Kanal haben wir ja schon, also von daher, den kannst du ja gut befüttern. Soll ich das mit der Katze befüttern? Ich meine, du befütterst ihn ja auch ganz gut. Ich glaube, mit Gesichtsexperimenten habe ich schon öfters gesehen, schieb's ja gerne mal da rein. Vielleicht fehlt uns noch ein bisschen, vielleicht zu deinem netten Antlitz fehlt uns noch eine Katze und dann haben wir sie alle. Genau, du hast jetzt die eigene Katze, die kannst du in den lustigsten Situationen fotografieren und lustige Texte drunter schreiben. Okay, Deal, ich versuche es. Mach das mal. Wahrscheinlich wird es wahrscheinlich auch nach Juni hinauslaufen, weil bis dahin habe ich sowieso kein Privatleben. Warum? Wegen dem Theater natürlich. Also, deswegen, da fällt einiges flach. Ich könnte noch so viel mehr erzählen. Du ordentliches Theater. Aber so. Ich möchte nicht unbedingt die ganze Zeit von mir erzählen. Steffen, was geht bei dir? Was geht bei mir? Ich war im Kino. Oh! Und zwar war ich das letzte Mal in einem Film. In einem Film. Das reicht auch. Das reicht. Du warst in einem Film. Ready Player One heißt der Film. Okay. Wurde von Steven Spielberg umgesetzt. Also Regisseur. Dieser Film basiert ja auf einem Buch. Ja. Zudem könntest du dann gleich mal noch ein bisschen was sagen, weil ich habe gehört, das hast du gelesen. Aber erstmal kurz zum Film. Ich war mit Leuten da, wo auch jemand schon das Buch gelesen hatte und sagte, man kann das beides nicht miteinander vergleichen. Also es ist halt so, dass im Buch viel mehr Details wohl drin sind, von wegen textbasierte Adventures, die da näher beschrieben werden und so weiter und so fort. Ja gut, das macht sich jetzt natürlich im Film nicht ganz so optimal. Deswegen hat man da das Hauptaugenmerk auf gewaltige Szenen gesetzt. Also das Ganze spielt ja, um das mal kurz so einzuordnen, das spielt ja in einem größtenteils in einer imaginären virtuellen Welt, die praktisch von einem Programmierer ins Leben gerufen wurde. Im Grunde ist es ein riesen Videospiel, wo jeder im Grunde machen kann, was er will oder mehr oder weniger und Punkte sammeln kann, Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Und dann kann er mithilfe dieser Erfahrungspunkte wohl weitere Items kaufen und so weiter und so fort. Und oder was ist der Hintergrund von den Erfahrungspunkten, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Jedenfalls, es gibt auch einen Typ, der hat eine eigene Werkstatt in dem Ding und bastelt wiederum an verschiedenen Utensilien. Eins davon ist zum Beispiel der Big Giant? Dieser Riesenroboter, ja, ne? Ich glaube Big Giant, ja. Genau. Das ist jetzt zum Beispiel ein popkulturelles Thema, was man da wieder findet. Ansonsten findet man auch jede Menge anderes Zeug. Zum Beispiel nimmt der Hauptcharakter nimmt an einem Rennen teil und das fährt er natürlich im DeLorean, der Original-Zeitreisemaschine. Und zurück in die Zukunft. Und so weiter und so fort. Ja, und gerade bei Riesenszenen sieht man halt sehr viele andere Figuren und Anspielungen und das macht schon richtig Spaß. Also das ist ein Film, den ich mir auf jeden Fall auch nochmal spätestens dann auf Blu-ray angucken will, weil ich dann auch mal die Still-Taste nutze und einfach mal guck, was ich da so an Figuren und Sachen finde, an Anspielungen. Ja. Und Entschuldigung, ja, mach mich weiter, sorry. Verwirr mich doch nicht. Ja, sorry. Und, das Ziel, das große Ziel des Films ist, das drei Schlüssel zu finden, die wohl der Programmierer des Ganzen irgendwo in dieser ganzen Spielwelt versteckt hat, gestorben ist und quasi das zu seinem Vermächtnis gemacht hat. Also wer diese drei Schlüssel findet, der wird im Grunde, bekommt seine Anteile an dieser Firma, die dieses die Spiel entwickelt hat, übertragen und hat praktisch damit die komplette Power über dieses, die komplette Macht über diese Spielewelt, wenn man so will, ja. Genau. Die Story ist halt relativ einfach gestrickt, jetzt in Bezug auf den Film gesehen, aber es ist halt ein optisches Festmahl. Also das ist schon optisch sehr, sehr gut umgesetzt und macht richtig Spaß. Also, ja. Hast du für dich viele Referenzen erkennen können? Weil du bist jetzt auch was älter als ich. Wahrscheinlich macht dir denn wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß als mir, weil ich bin ja 86 geboren. Ja, was soll ich sagen? Das klingt als wie. Wann bist du geboren? 86. Na gut, okay, aber trotzdem, selbst also dann, also gerade jede Menge Batman-Figuren, also Batman selbst, auch Batgirl und so weiter und so fort, sieht man, Harley Quinn sieht man, in Joker sieht man, also da allein schon aus dieser Ecke. Aus der Comic-Ecke. Ja, weil natürlich viele Arkham-Referenzen zum Beispiel mit drin sind, dann, wie gesagt, das erwähnte halt schon, es ist der DeLorean, der Big Giant, dann King Kong spielt eine Rolle und so weiter und so fort. Also da erkennt man schon vieles wieder, ja. Okay. Ist denn die Story für dich, war die auch überzeugend? War die gut oder sagst du... Naja, ich sag ja, die Story war jetzt nichts Anspruchsvolles. Mhm. Das war jetzt so eine 0815-Story, eigentlich mehr oder weniger sehr voraussehbar. Natürlich, dass am Ende alles gut ausgeht, ja, im Grunde oder mehr oder weniger. Achso. Nochmal kurz zurück, warum sich alle in der Welt tummeln. Das Ganze spielt ein paar Jahre in der Zukunft von jetzt aus gesehen. Und die Erde ist, oder die Welt ist im Grunde kaputt gewirtschaftet. Alle leben nur noch in so komischen Slums, mehr oder weniger, und flüchten sich dann halt. Ja. Stacks heißen die, Stapel. Also genau, ja. Und flüchten sich halt in diese, man sieht das ja auch, das ist alles so übereinander gestapelt, nach oben einfach nur noch irgendwelche Container zusammengesetzt Stapel, und sowas. Ja. Und die flüchten sich dann halt in diese Welt, ja. Und je nachdem, ob die halt auch selbst mehr Geld haben oder Möglichkeiten haben, können sie sich dann halt auch noch mehr Equipment irgendwie dazu kaufen im echten Leben. Dann gibt es zum Beispiel auch diese Anzüge, die dann nochmal zum Beispiel Stöße oder Empfindungen, die du am Körper spürst in der Welt, auf dich in der echten Welt übertragen. Mhm. Ja. Genau. Wie war deine Frage nochmal? ich glaube, ich hatte gefragt, wie du die Story fandest, aber ich glaube, das ist ein bisschen rübergekommen. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen bin ich ja noch relativ frei davon. Ich habe viele positive Sachen gehört. Ich habe gehört, das ist wie ein schöner Abenteuerfilm mit vielen Referenzen, was mir persönlich sehr gut gefällt, weil man braucht ja manchmal auch einfach einen schönen Film, wo man einfach den Kopf ausschalten kann. Ich glaube, da kann ich mir gut vorstellen, dass das so wird. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Ich habe das Buch gelesen, weil ich es erst lesen wollte, bevor ich den Film sehe. Und, ach, wo einer bist du? So einer bin ich. Und ich habe immer noch nicht geguckt. Aber das Buch liegt nämlich immer noch bei mir. Und habe es immer noch nicht geschafft, es fertig zu lesen. Bin noch dran. Aber ich habe mir Ready Player One aus dem Tor Verlag geholt. Und den Einwand, dass Bücher es natürlich detaillierter vorstellen können, das ist ganz normal, weil ein Film hat nur nicht unendlich viel Platz. Natürlich, ein Buch, es hat jetzt hier ungefähr 536 Seiten, hat natürlich auch mit den Seiten, aber es könnte ja auch 1000 Seiten sagen. Dann frag Stephen King, der würde sehr viel mehr Wörter dafür brauchen. Aber ich habe das Buch, um das schon mal zu sagen, ob ich es gut fand, habe ich in gut ein, zwei Abenden, ich war relativ süchtig danach, durchgelesen, weil ich es sehr, sehr gut fand. Wieder eines der Bücher, die ich auch mitten in der Nacht immer weiterlesen wollte, weil die zentrale Frage für mich hier ist drin, kriegt er es hin, diese drei Schlüssel vor der bösen Firma EOI zu bekommen? Das ist die böse Firma, die versuchen will, diese Oasis, also die ganze virtuelle Realität, in der das stattfindet, die sozusagen als Parallelwelt dafür dient, neben der Realität im Jahre 2044, wo Steffen schon erzählt hat, Wirtschaftskrise, Energiekrise, es gibt diese Slums, diese Stacks heißen die, also Stapel. Das ist ganz gut dargestellt worden. Es gibt auch im Buch verhältnismäßig wenig Reisen in diese reale Welt, sondern wirklich, das spielt das meiste Zeit in die Oasis, um einfach mal zu schauen, wie diese Rätsel vorangehen. Und das ist sehr viel im Buch, viel mit 80er-Jahre-Sachen gespielt, aber auch ein bisschen mit 90er, aber dieser James Halliday, der die Oasis erfunden hat, hat halt vorrangig in den 80ern auch Sachen programmiert und so weiter. Mhm. Und das war sehr, sehr interessant. Es gibt im Buch, ist eine kleine Liebesgeschichte mit eingebaut zwischen zwei Playern. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich im Film, könnte ich mir vorstellen, auch leicht mit vorkommen. Und Ich fand es sehr interessant zu lesen. Ich kann mir, auch für das Buch gilt es ähnlich, dass auch das Buch was Gutes zum Weglesen ist, ist sehr interessant. Ist halt für Nerds wie uns dann halt nochmal interessanter, wenn Sachen, die wir auch kennen, nochmal extra zu hingebracht worden sind. Wenn die Referenzen jetzt weg wären, wäre es immer noch eine nette Rätselabenteuerjagd, weil es ist so ein bisschen wie, ich habe letztens dran gedacht, an so ein Escape Room, nur in einer größeren Dimension. Mhm. Man kann nicht hundertprozentig miträtseln, weil das Ding ist ja, dafür musst du sehr viele Rätsel können. Und der Weg dahin, wie er zum nächsten kommt, liegt ja einfach daran, dass wir nicht in dieser Welt drin leben. Aber man kann halt viel über Referenzen lösen. Also er muss nachher einen Film nachspielen, das muss er, glaube ich, im Film auch. Aber da in dem Fall gibt es den Unterschied, hier muss er einen anderen Film darstellen, als wie im richtigen Ready Player One Film. Da weiß ich aber auch nicht, welcher das ist. Und ich freue mich eigentlich, in den Film gehen zu können, weil ich immer viel vom Soundtrack gehört habe. Mhm. weil der ja sehr an die Zurück in die Zukunft erinnern soll, weil das ja auch der Komponist davon gewesen ist. Und ich bin großer Zurück in die Zukunft-Fan-Film. Also da kann man mich viel Fanservice betreiben. Das würde mich schon sehr, sehr freuen, auf jeden Fall. Ja, also ich kann das Buch nur empfehlen, von meiner Seite aus. Mhm. Ja, wie gesagt, ich kann den Film auch nur empfehlen. Also wie gesagt, die Story ist recht einfach gestrickt und recht vorhersehbar an einigen Stellen. Aber was im Buch natürlich viel mehr mit Rätseln wahrscheinlich gelöst wird und Text-Adventures und so weiter, ist halt im Film halt mit viel Action verbunden. Ne? Ja. Und ich kann jetzt auch sagen, dass der Film trotz Überlänge jetzt keine Längen drin hatte. Da wo ich gesagt hätte, da hat es mich jetzt mal gelangweilt an der Stelle oder so, fand ich gar nicht. Also hat mich gut unterhalten. Und ich Wie lange dauert der? In Englisch gesehen, 140 Minuten, glaube ich, hatte ich da gesehen oder so, ja. Du hast ihn in Englisch gesehen? Mhm. Oh, cool. Ich dachte, du guckst immer alle Sachen nur auf Deutsch. Das ja, mittlerweile gemischt. Also mittlerweile geht es bei einigen Filmen ganz gut auch mal in Englisch. Ja. Gerade bei Black Panther hat das ganz gut funktioniert, weil da ja eine gewisse Art von Akzent gesprochen wird. Ja. Nämlich afrikanischer Akzent gemischt mit Englisch und das war dann wieder ganz gut zu verstehen. Also von daher, ja. Aber ich würde mir den Film auch gerne nochmal in Deutsch angucken, um dann einfach nochmal alles zu verstehen. Hier den Ready Player One auf jeden Fall. Ja. Und ja. Aber mal gucken, vielleicht ergibt es nochmal, dass ich nochmal ins Kino gehe oder spätestens dann, wenn er irgendwie Blu-ray-mäßig erschienen ist oder so. Also ja. Ein schöner Film, macht richtig viel Spaß und der lohnt sich dann halt auch auf Blu-ray, wie gesagt, weil das so viel Zeug drin hast, das kannst du ja gar nicht auf einmal alles erschließen und dann die Filmszene, die übrigens nachgespielt wird, kann ich kurz andeuten, das ist ja. Shining. Stimmt, Rücken sowas hat Shining. Sehr gut, ja, sehr gut. Ja. Und das sehr gut umgesetzt, also sensationell, macht richtig Spaß. Und dann auch noch ein Film, den ich sehr gerne habe, das gefällt mir. Zum Glück habe ich irgendwann jetzt mal Shining auch geguckt, tatsächlich. Also jetzt auch schon wieder ein Weilchen her, aber ich hatte ihn vorher nie gesehen. Und von daher hier kommt Jackie! Genau, deswegen konnte ich da mit der Szene auch was anfangen. Oh, da hätte ich ja schon fast gerade Lust, über Shining zu sprechen, nachdem wir es angeteasert haben, so einen schönen alten Film. Also ich dachte, du bist gar nicht so der Horrorfilm-Gucker. Bin ich auch nicht, aber deswegen habe ich ja Shining irgendwann auch mal später geguckt. Okay. als ich älter war. Als ich, genau. Okay. Ja. Mit wie vielen Jahren hast du Shining geguckt? Und das war jetzt so lange nicht her, also vielleicht vor 2-3 Jahren, ja. Okay. Ja. Und der hatte ich auch noch immer so... Also mit 23. Den fandst du richtig gut, ja? Ja, ich fand ihn gut, ja. Weil, ist auch relativ gut gealtert, ja. Ja, es ist einer meiner Lieblingsfilme mit Jack Nicholson. Ich bin ja, ich liebe Jack Nicholson total. Ist ein super, für mich ein super Schauspieler. Und auch da habe ich das Buch vorher gelesen, oder nicht vorher, sondern danach, weil das Ende vom Film ist ganz anders als wie das, was man im Film hat, zudem es ja auch noch ein Nachfolgebuch gibt, nämlich, ich weiß gar nicht mehr wie, aber da geht es mit dem Sohn weiter von Jack, der zum Alkoholiker geworden ist, ganz Stephen King-like, weil es passt ja, Stephen King war ja auch mal zwischendurch dezenter Alkoholiker und ich habe Shining damals, glaube ich, sehr, sehr jung gesehen und fand ihn auch Ich fand den auch sehr, sehr gruselig. Und der ist ja im Gegensatz zu vielen Filmen, auch die später gekommen sind, haben sie nicht diesen, für mich, also das ist jetzt in meiner Wahrnehmung so, nicht dieses typische, wie heißt es nochmal, wenn ganz schnell irgendwie was Gruseliges kommt, wie heißt es nochmal, Quiet, Quiet Bang, habe ich, glaube ich, schon öfter schon mal gehört. Also er ist ruhig und dann kommt auf einmal sowas ganz Erschreckendes, auf einmal nach vorne ein schwarzhaariges Mädchen kommt auf einmal ins Bild reingeswappt oder sowas. Das hat der Film, finde ich, für mich nicht, aber es gibt so ikonische Szenen, wo das so ein bisschen mitgenommen wird, wie zum Beispiel, wenn man den Film gesehen hat, erinnert man sich immer, wie der kleine Junge über den ellenlangen Flur fährt und dann die Zwillinge irgendwann mal da stehen. Ja, genau. Super gruselig. Oder die alte Frau in der Badewanne. Eieiei. Raum 103 war das, glaube ich, ne? Oder, was? Was? Ja. Was? Zimmer Nummer 103 oder so? Ich glaube, Zimmer 103, genau. Und ja. Eigentlich ist die alte Frau an sich ja gar nicht so gruselig, aber der ganze Kontext, wie es drumherum ist, das ist schon gut gemacht. Also das muss man echt mal sagen. Also wer Shining noch nicht gesehen hat, die Version von, ach, wie heißt der Regisseur denn nochmal? Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Passend dazu auch, der Film ist relativ gut angekommen. Und was hat Stephen King gesagt? Er mochte den Film nicht. Überall, wo Stephen King sagt, er mag es nicht, ist es meistens dann ein guter Film. Wie zum Beispiel das Gegenteil auch passiert ist bei Der dunkle Turm. Da hat er gesagt, das ist ein Megafilm und ich habe Den dunklen Turm bis jetzt noch nicht gesehen, weiß aber, wie die Kritiken ausgehen, ja, und ich lasse mir den nicht kaputt machen. Das mache ich auch nicht. Tut mir leid. Das nur als kleiner Randtipp. Ich finde, man sollte den Leuten mitgeben. Guckt euch mal Shining an, Leute. Ist ein schönes Ding. Ja, ja, gerade auf die Szene mit der älteren Dame wird halt referenziert im Film und natürlich in dem Film dann in einem etwas anderen Kontext, wie man sich vorstellen kann. Aber sehr gut umgesetzt. Also muss ich schon sagen, ja. Okay, ja. Das ist doch gut zu hören. Ja. Steffen, ich habe was, bevor wir weiter im Modus fortgehen, ich muss eine ganz kurze kleine Sache erzählen, die mich ein bisschen wurmt. Die betrifft ein bisschen etwas, was wichtig ist für den Podcast, nämlich Stimmen. Okay. Und zwar hat mein... Hörst du welche? Ich höre sehr lange schon Stimmen. Seit meiner Geburt höre ich immer diese Stimmen. Und es gab mal eine Idee bei mir auf der Arbeit, dass wir jemanden als Amateursprecher nehmen, jemanden von uns. Und da ich gedacht habe, hey, Leute, hört mir mal zu. Da ich ja ein Sprecher bin in einem Podcast, habe ich schon sehr viel geredet in meinem Leben, auch professionell in einem Mikrofon. Und habe dann eine Aufnahme gemacht. Das ist jetzt übrigens wieder meine normale Stimme, Marge Simpson. Man hat eine Aufnahme gemacht, die ich abgegeben habe und wurde nicht angenommen, wurde eher sowas gesagt, wie ich hätte zu künstlich geklungen und selbst wenn ich normal sprechen würde, würde ich eine Sprecherausbildung brauchen oder ein Sprechtraining. Natürlich war das korrekt, aber man kennt sich ja, wenn man dann auf einmal so eine Kritik bekommt bei einer Sache, die mir, also es würde mir so viel Spaß machen, solche Sachen zu machen, war ich erstmal, ich war innerlich sauer. Ich war on fire innerlich. Sodass ich mir immer wieder gedacht habe, fuck, ich schmeiß jetzt meinen fucking Job hin und werde jetzt einfach Sprecher, um es den Leuten zu zeigen. Das ist übrigens die typische Motivation, die ich bei früher in der Schulzeit auch öfters hatte, wenn ich gedacht hätte, unterschätzt wurde. Okay, ja, ich komme nicht an die Ringe ran, mein Sportlehrer macht mich fertig, dann werde ich jetzt gleich Athlet. Hat nicht so gut funktioniert. Aber egal, ich habe eine Idee gehabt und zwar... Zumindest ist das leicht. Nicht, ne? Das Leicht hat nicht so gut funktioniert. Ich möchte gerne was mit uns ausprobieren. Leute haben ja immer so ein Showreel, nennt sich das bei den Filmleuten. Da ist es so, dass die dann irgendwelche Videos haben, wo irgendwas zu sehen ist, was toll ist. Und ich habe gedacht, für uns beide, damit die Leute einfach nur mal wissen, vielleicht kommen die Leute ja mal irgendwann bei uns auf die Idee zu sagen, diese sympathischen beiden Sprecher, der brummige Steffen und dieser quirlige Assistententyp Basti, die könnte man gut, also die haben ein Sprechding, habe ich einfach nur für uns beide einen Satz stehen, den ich dir jetzt mal per Skype geschickt habe, den kannst du dir auch gerne durchlesen, das sind diese typischen Trailer-Sätze, die man so ein bisschen sagt, ich habe gerade mal gedacht, wir stellen jetzt einfach nochmal Ready Player One vor mit diesem Satz und ich würde auch damit anfangen, damit du weißt, was ich meine, ich will es einfach nur mal machen, damit die Leute auch wissen, was wir eigentlich können. Dass wir das eigentlich voll gut drauf haben. Ich will das jetzt nur einmal gemacht haben. Ist jetzt nur für mein Ego und für dein Ego mit. Ich zieh dich damit runter. Okay. Und dieser Satz, der jetzt da steht, den werde ich jetzt einfach mal so vortragen, als wäre ich eine Kinostimme. Und dann darfst du das dann auch nochmal machen. Und dann lassen wir das einfach mal so stehen. Und irgendwann... Ich den Satz? Hast du den in Skype gefunden? Den habe ich in Skype geschickt. Ach so. Genau. Moment, da muss ich erst mal gucken. Du kannst den in Ruhe suchen. In der Zeit werde ich jetzt schon mal den Satz vortragen. Und wir gehen jetzt einfach mal vor. Mensch, jetzt gucken, jetzt kommt im Endeffekt wirklich 3-4 Sekunden Schnittbilder aus Ready Player One. Cooler Typ, Oasis, man sieht hier den DeLorean. Und dann kommt diese männlich markante Sprecherstimme so ein bisschen raus. Sie stellt sich dahin, geht nah ran, haucht so ein bisschen lasziv ins Mikrofon. Die Stimme geht ein bisschen runter und sagt dann, in einer Welt, in der es nichts gibt, wird ein Junge in einer anderen Welt zum größten Helden der Welt. Dreimal Welt drin, ne? Ist mir gerade auch eingefallen. Aber ich hatte den Satz wirklich zwischendurch, als du gerade Ready Player One gesagt hast, einfach runtergetippt. Deswegen, also. Welt ist ein gutes Wort. Du kannst dir gerne noch ein bisschen umstellen. Und es ist furchtbar, wenn man so tief zwischendurch gesprochen hat und jetzt wieder so redet, klingt man wirklich wie, als hätte man sich die Eier abgeklemmt. Mhm. Deswegen, Steffen, klemm dir jetzt nicht die Eier ab, sondern lass deine tiefste Stimme in dich hineingehen. Oh Gott. Und gib für unser Audio-Show-Reel alles. Ich wollte noch mal einen Schluck Tee trinken. Ja. Okay, ich werde die Leute noch ein bisschen einführen. Leute, passt einfach auf. Hier ist der Typ in der Oasis. Er will unbedingt die Rätsel machen. Und dann geht auf einmal diese Stimme los, die über Ready Player One spricht und Folgendes sagt. In einer Welt, in der es nichts gibt, wird ein Junge in einer anderen Welt zum größten Helden der Welt. Das hast du sehr schön gemacht. In ihrem Kino. Jetzt in ihrem Kino. Also Leute, wir sind nicht nur dafür bekannt, dass wir gerne Baguettes essen, eat fresh. Lass uns das mal machen, das finde ich gut. Wir versuchen das jetzt mal die ganze Zeit so ein bisschen. Wir machen einfach kann das... Kann mir auseinanderhalten. Wir machen das nächste Thema einfach ein bisschen cineastischer, Steffen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich so sprechen kann. Das macht nichts, wir müssen ohne, aufpassen. Dass ich brechen muss. Na, dass ich muss brechen. Eigentlich, ich weiß ja auch, wie meine Stimme so angelegt ist, ich könnte auch besser so den verrückten Assistenten eines Bösewichts spielen. Ja. Wenn du jetzt so den Bösewicht machst und ich so, ja, Boss, natürlich hole ich ihn gerne was zu essen. Ah, das kann ich viel besser, Igor. Ja, Boss, was soll ich tun? Hol mir was zu essen. Ich gehe dir was zu essen holen. Mal gucken, ob die Frau noch ein paar Körperteile und übrig hat. Ja, das wären Rollen, die wir, glaube ich, gut machen könnten. Also Ham and Bacon Melt, bitte. Wir können nicht nur Baguettes verkaufen, Subway, eat fresh, sondern wir können auch noch für Trailer eure Stimme hergeben oder ladet uns ein. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Wir können auch anders, als mit diesen zwei Quäkstimmen zu reden. Tomb Raider auf der PS3. Das ist richtig, Steffen. Danke, dass du diese Überleitung sehr galant eingebracht hast. Danke. Steffen, oder hast du... Oder über was anderes sprechen? Nein, Steffen, ich möchte jetzt über dieses Thema sprechen. Steffen, hast du schon mal Tomb Raider gespielt? Ja, da hatte sie noch Dreiecktüten. Du auch, du bist auch dieser Dreiecktüten-Spezialist, das gefällt mir. Ich habe sehr viele nette Träume mit diesen Dreieckstüten verbracht. Genau, aber wir reden natürlich über die Tomb Raider Version, die auf der PS3 rauskam. Also nicht die ganz neueste, die neueste ist ja Rise of the Tomb Raider, das ist jetzt schon der zweite Teil. Ich rede von der PS3 Version, die rausgekommen ist. Also erstmal zur Geschichte, ich habe Tomb Raider kennengelernt. Ich habe früher mit meinem Vater zusammen auf der PlayStation 1 die spitztütige Lara Croft durch ein Grab durchgesteuert. Und habe da auch erfahren, wie viel Kompetenz ich in Sachen Spielen habe. Es gab nämlich diesen einen schönen Spielstand, den ich gespeichert habe, bei dem Lara Croft einfach zu Boden fällt. Ich meine, es war in der 1. Und jedes Mal habe ich genau in dem Moment gespeichert. Ich glaube, das war in 1 gar nicht möglich. Ich erzähle Blödsinn. Es gab irgendein Tomb Raider-Teil, bei dem man speichern konnte, wie man wollte. Und was macht der Richelzagen in dem Moment, in dem er fällt? Er hat irgendwie gespeichert. Und das heißt, beim nächsten Mal, als ich dann angefangen habe, das Spiel zu spielen, geht es immer nur, Game over. Game over. Game over. Also fantastisch, wie blöd man sein kann. Und hab alle Tomb Raider Spiele größtenteils durchgespielt. Ein paar habe ich übersprungen. Also 1, 2 und 3 gehören definitiv dazu. Ich habe Dark Angel angefangen, das war furchtbar. Dann habe ich den Teil, wo sie in der Grabkammer in Ägypten ist. Da fällt mir, ich glaube, das war Tomb Raider 4. Meine ich. Den habe ich auch da zum Schluss dieses Teils, ich glaube, der war vor Dark Angel. Das war auch sehr schön, weil ich weiß noch, ich hatte zu diesem Tomb Raider-Teil von einer Game-Zeitschrift, die nicht mehr existiert, eine Komplettlösung. Und die habe ich wirklich jahrelang mit mir rumgetragen, weil das war ein Tomb Raider-Teil, den fand ich richtig, richtig toll. Und ich glaube, ich habe so viel Bock, dass ich mir nachher nochmal runterladen werde. Ich muss nur mal gucken, wie der nochmal heißt. Das war auf jeden Fall der Teil, der vor Dark Angel kam. Aber das habe ich jetzt nicht vorab recherchiert. Aber lange Zeit war es ja so, dass Tomb Raider auch mit Dark Angel und so weiter und so fort nicht mehr so gut gelaufen ist. Und deswegen man sich überlegt hatte, hey Mensch, wir können Tomb Raider nicht immer darstellen mit dicke Titten und Grabmäler, sondern wir müssen der in etwas besseres Image geben als Angelina Jolie oder sonst was. Also hat man sich gedacht, wir gehen wieder zurück zur jungen Lara Croft und machen ein Spiel, das sich Tomb Raider nennt, das im Jahre 2013 erschienen ist, im März, von Core Design, das eine Reise von Lara Croft erzählt, wo sie sich zusammen mit einem Expeditionsteam, geführt von Dr. Whitman, auf den Weg macht, eine berühmte Insel namens Yamatai herauszufinden. Und dieses Spiel ist übrigens auch Grundlage für den, glaube ich, jetzt gerade gelaufenen Film, wenn ich mich recht erinnere. Hab aber davon nichts mitbekommen, der Film soll ganz okay sein, deswegen beschränke ich mich jetzt auf das Spiel. Es ist aber bei der Story so, dass Lara nachher vorschlägt, dass man einen Abstecher ins Drachendreieck macht und bei dem Zeitpunkt kommt ein Unwetter auf und das Schiff kentert und Lara landet auf dieser Insel Yamatai. Und wie es da weitergeht, das ist ganz einfach. Es funktioniert relativ einfach. Es gibt auf dieser Insel einen Sektenkult, der sich Solari nennt und die bieten sozusagen für die Wiederauferstehung von Himiko, einer Sonnengöttin, und dafür nehmen sie einen von Laras Teammitgliedern. Und Lara versucht also die Teammitglieder zusammenzukriegen und es ist eine Art eher Survival-Spiel. War früher noch die Tomb Raider-Reihe eher so eine Art Action-Adventure mit vordefinierten Räumen. Also man hat ja vor allem in Tomb Raider 3 zum Beispiel hat man immer gesagt, es gibt die USA mit Area 51, es gibt, ich glaube, den Dschungel irgendwo, Nepal oder sowas. Und dann gibt es aber verschiedene Missionen und jetzt bei dem neuen ist es so, du hast eine Art Open World. Trotzdem hast du auch immer Missionen, die sehr filmreif umgesetzt worden sind. Sprich, es erinnert so ein bisschen an Uncharted, falls das gespielt worden ist von dir. Ich habe selber nie gespielt, großartig, weil ich großer Lara Croft-Fan bin. Und da gibt's halt sehr filmreife Inszenierung. Da fliegt zum Beispiel ein Flugzeug, stürzt ab und dann sieht man irgendwo ein Typ mit einem Fallschirm irgendwo hängen und den muss man retten und dann bricht alles da zusammen, Gebäude stürzen in sich zusammen und auch die ganzen Kampfszenen sind super gut gemacht. Es ist nicht wie Batman. Batman ist ja auch ein schönes Spiel, was ich auch sehr toll finde, was man Arkham City und sowas, was man gut spielen kann. Hier ist es eher so, man greift wieder auf Waffen und vor allem auf Pfeil und Bogen auch zurück. Und mit denen kann man relativ gut schießen. Im Laufe des Spiels kannst du deine Waffen upgraden. Immer, du hast an einem Speicherpunkt immer ein Lagerfeuer und da kannst du dann sagen, ich habe jetzt gerade das und das gesammelt, bitte upgrade doch mal meine Waffe. Und der Rätselanteil ist sehr viel eher runtergegangen. Es gibt viel mehr Hüpf und vor allem viel mehr Baller und Kampfpassagen. Das ist sehr viel mehr geworden. Wenn man aber möchte, kann man sich optional immer an die sogenannten Gräber austoben. Das sind immer noch so Art Rätselgräber, wo immer so ein Prinzip sozusagen gemacht werden muss, die auch sehr gut gemacht worden sind, weil mir hat früher an Lara Croft immer gut gefallen, dass es immer eine Mischung gab aus Gegnerkampf. Und der war auch dann immer so relativ schockmäßig eingesetzt. Was heißt schockmäßig? Also früher im ersten Teil von Tomb Raider, wenn da Wölfe kamen, war ich meistens immer derjenige, der sagt, oh Gott, da kommen auf einmal Wölfe oder da kommt auf einmal ein T-Rex. Hier ist es so, da du also Gegner am laufenden Band hast, ist das nicht ganz so überraschend, aber trotzdem immer noch sehr eindrucksvoll und hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe das Spiel durchgespielt, es lohnt sich aber nur einmal durchzuspielen. Ich habe jetzt nochmal reingeguckt, um zu gucken, ob man das irgendwie noch ein zweites Mal durchspielen möchte. Es gibt aber, außer dass du einfach alles erledigen kannst und dann 100% hast, keinen weiteren Anspielreiz. Ich kann das aber nur empfehlen, es macht sehr viel Spaß. Ich fand die Steuerung eigentlich einigermaßen intuitiv, wenn man es hat, und ich finde es halt cool, dass du halt so Werkzeuge hast wie ein Bogen, den man abschießen kann, mit dem man so ein Seil über einen Graben spannen kann, über den man dann sozusagen auch klettern kann. Sehr, sehr gut gemacht. Tolles Spiel. Also kann ich auch nur empfehlen, wer ein bisschen Bock hat auf Action und kleines bisschen Rätsel, dem kann ich nur Tomb Raider von der PS3, die Version habe ich gespielt, nur empfehlen. Ja. Langer Monolog. Steffen, hast du über Tomb Raider irgendwas gespielt oder kennst du nur die Filme oder was ist deine Connection zu Tomb Raider? Wie gesagt, ich habe mal ganz kurz das den alten Teil angespielt, aber viel mehr auch nicht. Und so richtige Connection habe ich dazu leider nicht. Nee. Okay. Ja, okay. Die Filme, die hat man mal nebenher gesehen, aber die fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Also von daher die alten Filme jetzt, ne? Aber, Genau. Neun habe ich auch nicht gesehen. Okay, aber wie gesagt, wenn du eine, ich weiß gar nicht, was hast du für ein Spielsystem? Hast du überhaupt eine Konsole? Ja, ich habe eine PS4. PS4, okay. Gut, da würde es wahrscheinlich mittlerweile sogar eher lohnen, Rise of the Tomb Raider zu spielen, weil das der neue Teil ist. Aber wie gesagt, Tomb Raider-Spiele habe ich sehr gerne früher gespielt. Das war mir immer ein Vergnügen mit meinem Vater zusammen, die Frau von A nach B springen zu lassen. Okay, das war's zu Tomb Raider von meiner Seite aus. Hast du noch ein Thema? Eigentlich nicht. Ich bin diesmal relativ themenlos. Okay. Nicht mal was Disney-mäßiges? Noch nicht mal was Disney-mäßiges. Tja, jetzt hätte ich die ganze Zeit Zeit gehabt zu überlegen, ne? Ich hab mal eine Frage an dich, weil ich nicht immer alles so mitbekommen habe. Es ist sogar wieder Disney-relevant, weil es mich interessiert. Ich habe leider immer noch nicht zum Beispiel Jungle Book gesehen, die Animationsverfilmung oder die Realverfilmung des Realverfilmung. Genau. Hatten wir darüber schon mal gesprochen? Nee, haben wir noch nicht, glaube ich. Hast du den gesehen? Ja. Mich würde deine Meinung dazu mal interessieren, weil ich letztens wieder einen Podcast gehört habe, der das Thema besprochen hat und gedacht habe, es gab ja noch mehr Realverfilmung mittlerweile. Mhm. Schön und das Biest, das habe ich ja gesehen. Haben wir darüber aber gesprochen? Darüber haben wir doch gesprochen, oder? Schön und das Biest? Ich glaube ja. Ja, darüber haben wir gesprochen, aber nicht über Jungle Book. Ist Jungle Book, also meine Frage ist Jungle Book genauso gut wie Schön, ich fand ja Schön das Biest ganz gut. Ist das genauso gut, ist das besser? Was sagst du? Es ist nicht, also es ist aus meiner Einschätzung her nicht genauso gut, aber es ist okay, also es ist gut umgesetzt. Es gibt ein paar Sachen drin, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Zum Beispiel, dass der King Louis relativ monströs dargestellt wird. Also sehr, sehr groß und so weiter und so fort. So auch übermächtig irgendwie. Also das ist war im Film, im Zeichentrickfilm ja so ein bisschen anders. Da hat er ja dann auch so ein bisschen, eine schurkische Sidekick-Rolle. Das war da irgendwie zu viel, finde ich. Aber ja, ansonsten kann ich jetzt eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen. Also wie heißt der? Der Tiger? Ich komme gerade. Shikhan? Partout nicht auf den Namen. Oder Baloo? Genau. Bagheera? Nein, der Tiger. War schon richtig. Shikhan. Okay, Alter. Ja, der war sehr, auch sehr bedrohlich dargestellt und mir hat der Film gefallen. Ja, war jetzt der erste Realfilm, glaube ich, den ich da auch gesehen habe, oder? Nee, stimmt gar nicht. Das war, vorher hatte ich Maleficent gesehen. Malefiz? das war ja auch so eine Realumsetzung von dem ganzen Thema, so, und da ist man ja von der ursprünglichen Story ein Stück weit weggegangen. Okay. Weil man gesagt hat, man stellt sie halt jetzt nicht so als die ultimativ Böse dar, so wie es in dem Zeichentrickfilm ist, sondern sie wurde dann da eher so als Anti-Heldin dargestellt. Man konnte nachempfinden, warum sie so handelte, wie sie handelte. Ja. Okay. Und Dschungelbuch war ja eigentlich sehr nah an dem Zeichentrickfilm-Vorlage dran. Bei Schön und das Biest war das ja auch so. Da hat man natürlich auch noch so das eine oder andere dazugenommen, hat dafür andere Sachen weggelassen. Also jetzt zum Beispiel Herr von Unruh und die beiden waren es gar nicht, aber es gab ja irgendwelche, die dann plötzlich verheiratet waren mit Leuten im Dorf eigentlich und von diesen Gegenständen jetzt, ne? Ja, klar. Diesen vermenschlich verwunschenen Leuten. Genau. Man hat es viel deutlicher erklärt, dass dieser Wald und dieses Schloss im Grunde verwunschen sind, ja. Und dass das Dorf halt im Grunde davon verschont geblieben ist und so weiter und so fort. Also das ist, ja. Wie gesagt, Dschungelbuch kann man sich mal angucken und ist ein interessanter Film. Also ist ganz gut gemacht. Ja, ich bin ja großer Fan der Zeichentrickvorlage. Kriegen die Stimmung so ein bisschen transportiert, was auch in der Zeichentrickvorlage, also die Lieder, kommen die gut rüber oder ist das, wie wurden die original mit übernommen oder wurden die wieder weggelassen? Die Lieder werden zumindest, also die wurden übernommen, die werden zumindest, wenn nicht komplett gespielt, aber die werden zumindest angedeutet in den ein oder anderen Situationen. Also du hast das probierst mal mit Gemütlichkeit, ist auf jeden Fall drin. Und ich glaube auch, dass mit dem Ich bin der König vom Affenstall. Ja, und der größte Kletter Max. Das ist zumindest, findet es Verwendung in dem Film. Ja. Okay. Das hast du bei Die Schöne und das Biest natürlich noch viel deutlicher. Da ist dann sogar ein Film noch, da ist dann noch ein Lied mehr drin, glaube ich sogar. Ja, ja. Also ich kenne das Original nicht, Entschuldigung. Ja, kann sein. Ja, der dann original, der dann auch wohl aus dem Musical stammt. Also es gibt ja noch mal eine Musical-Umsetzung von dem Ganzen. Und Also am besten gefallen hat mir bisher tatsächlich die Realumsetzung von Die Schöne und das Biest. Okay, bei Dschungelbuch ist jetzt nicht so, dass die Story auch irgendwie also zum Schluss geändert worden ist, oder gibt's da irgendwie Änderungen? Weil ich meine, wir müssen über Story brauchen wir jetzt bei Dschungelbuch nicht zu reden, die kennt mittlerweile jeder. Ja. Können wir auch spoilern. Also ist jetzt. Nee, ich glaube, da waren jetzt keine großen Änderungen drin. Also das hat sich ziemlich akribisch dran gehalten. Ja. Das ist ja schön. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es ganz am Ende ausgesehen hat, ob es dann noch diese Szene mit dem Mädel gab, aber weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, also jedenfalls ist es so von der Story, von der geradlinigen Story hier, ist es ziemlich nah dran. Ja. Okay. Deswegen, ich bin jetzt auch sehr gespannt auf König der Löwen. Die König der Löwen Umsetzung, weil nun mein absoluter Lieblings-Disney-Film ist und von daher ist es halt da bin ich sehr gespannt. Das Einzige, was natürlich nicht so gut funktioniert, ist halt diese typischen Charaktere so rüberzubringen. Also gerade bei Dschungelbuch ist es mir nochmal aufgefallen, weil du hast zwar einen Bär und der sieht aus wie ein Bär, aber er sieht irgendwie nicht aus wie Baloo. Also irgendwie, okay. Das ist schlecht. Ja, das ist natürlich hat man hier versucht, die Tiere so real wie möglich darzustellen, was da eine Berechtigung hat, wenn man so einen Film als Realfilm dann umsetzt. Aber das war ja immer das, was die Zeichentrickfilme ausgemacht haben, dass die halt durch ihren Cartoon-Charakter, durch die Art, wie sie gezeichnet wurden, das Design von den Figuren hat ja nicht umsonst immer, war ja immer sehr wichtig bei Disney, gerade bei den Zeichentrickfiguren. Und das fehlt dann so ein bisschen, also diese Art und Weise der Figuren, was die rüberbringen in den Zeichentrickfilmen. Ja. Das wird dann halt da nicht so gut transportiert. Also diese Schlagsigkeit von Baloo halt, das funktioniert dann mit so einem großen CGI-Bären nicht mehr ganz so gut, finde ich. Also das hat in den Zeichentrickfilmen einfach besser funktioniert. Ich glaube, das gilt allerdings auch für die Gegenstandfiguren in Die Schöne und das Biest, ne? Ja. Also auf den Hofstaat kann man das genauso anwenden. Auch da waren die Figuren mit CGI zum Teil doch verfremdet. Also man hat ihnen ein anderes Optisches gegeben. So ein bisschen. Natürlich, man hat immer noch erkannt, das ist eine Uhr und das ist ein Kerzenständer, ja, aber die sahen halt anders aus, ja. Okay. So ein bisschen und und auch so diese Art und Weise, dieser Sidekick-Charakter, den sie halt in Zeichentrickfilmen hatten, wofür man sie eigentlich mochte, das fällt immer ein bisschen hinten runter bei diesen Verfilmungen. Und da bin ich jetzt halt wirklich auf König der Löwen gespannt, weil du da ja auch sehr viele Sidekick-Charaktere drin hast. Das stimmt, Simon, das stimmt. Wasser, ja. So. Und da bin ich ein bisschen gespannt, wie das dann da wiederum funktioniert. Haben die CGI-Tiere auch dann ihre Lippen, also sie haben ihre Lippen auch bewegt? Ja, klar. Doof? Ja. Okay. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber wenn so was gezeichnet ist, dann ist es ja auch eher 2D, ne? Dann ist es ja auch irgendwie noch, vielleicht kann man sich noch mehr hineinfantasieren und sowas. Wenn es natürlich dann 3D wird, dann ist ja so ein Bär auch ehrlich von vornherein erstmal nicht knuffig, vor allem realistischer Bär, sondern erstmal bedrohlich, ne? Und daraus dann halt jemanden zu machen, der probier's mal mit Gemütlichkeit singt, stelle ich mir auch schon echt schwierig vor, ne? Aber ich muss ihn selber sehen. Also bei mir ist ja genau lustig. Ich habe ja bei Die Schön das Biest nie die Zeichentrickversion gesehen, fand aber die CGI-Variante sehr schön. Bei Dschungelbuch habe ich es genau andersrum nicht gesehen, also ich müsste beide Filme mal nachholen. Es gibt sogar Doppelpacks, also es gibt so eine Box, dass du alle Filme, die bisher irgendwie ein Live-Action-Gegenstück bekommen haben, gesammelt mit ihren Zeichentrickgegenstücken. Also das ist ganz gut gemacht. Okay, cool. Ja, muss mal schauen. Also von dir klare Empfehlung für Dschungelbuch auf jeden Fall, ne? Jungle Book Team. Ja, ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ja. Okay. Ja, dann würde ich das eine Thema gerne lassen, weil wir hatten jetzt gerade schon ein Spiel mit drin. Und ja, Steffen, gibt's noch was zu tun zum Schluss? Irgendwas, ich habe irgendwas vergessen. Was machen wir denn zum Schluss immer noch mal? Podcast-Tipp. Zum Schluss wird immer ein anderer Podcast empfohlen. Du weißt, wie man mit Worten sofort jemanden dran erinnert, was wir gemacht haben. Danke, danke. Ja. Das gefällt mir. Willst du anfangen? Ich bin da sehr direkt, ja. Ja, das merke ich. Ja, ich habe kurz und knackig einen neuen Podcast in der Empfehlung drin. Und zwar ist es Dirks Podcast Projekt Tagebuch. Mhm. Der liebe Dirk Prims, der auch den Anerzählt Podcast macht. Der mischt bei einem neuen Podcast-Projekt mit und führt darüber ein Podcast-Tagebuch, wie es zu diesem neuen Podcast kommt. Also er macht einen Podcast über den Podcast. Sozusagen. Genau, er macht praktisch einen Making-of-Podcast für das Projekt des neuen Podcasts. Also das heißt, er erklärt so ein bisschen in den Episoden, was er dazu tut, wie kommen sie auf den Namen des neuen Podcast-Projekts, was ist alles zu erledigen vorher, Webseite aufsetzen, welchen Dienst möchte man nutzen, um das Ganze zu verbreiten und so weiter und so fort. Führt dabei aber auch Alternativen an, also auch so, dass man als Hörer, der jetzt einen neuen Podcast starten möchte, sich das durchaus anhören kann und dann auch verschiedene Möglichkeiten präsentiert bekommt, die man nutzen kann dazu. Okay, also eine Art Anleitung als Podcast sozusagen, ja. Selber Podcast zu machen. Mhm. Meine Frage wäre, wie heißt denn das Podcast-Projekt, worüber er sein Tagebuch führt? Oder ist das noch nicht fertig? Gibt das noch gar nicht? Es soll eine Art Reiseradio werden, also eine Art Reisebericht. Ja, das der Name war, glaube ich, Podcast to go oder so. Müsste ich jetzt nachgucken. Also der Name, unter dem das Ganze praktisch überlegt wurde, war Reiseradio. Mhm. Für den hat man sich dann aber nicht entschieden für den Namen. Ich glaube, es ist Podcast to go oder irgendwie sowas. Okay. Mit zwei Go, to go, ja, weil es zwei Personen sind, die da berichten, okay. Und so weiter und so fort. Ja. Interessant. Ich habe mich gemäß unserem Thema am Anfang zum Thema Sex-Podcast ja schon geäußert. Ich habe jetzt angenommen, der fälschlicherweise als Sex-Podcast deklariert wurde, ist aber keiner. Und glaube ich, von Jan Böhmermann und Olli Schulz wurde der als Sex-Podcast deklariert. Ich hatte ihn aber schon vorher mir angehört, reingetestet. Der Herrengedeck-Podcast, ich habe mir eine Folge bis jetzt nur davon angehört. Das war eine Folge, die hieß Wir lesen mal die Bravo. Fand ich sehr interessant. Sind zwei Mädels, die einfach über Blödsinn reden. Ein sehr eigener Stil, muss man mit klarkommen. Also die reden immer so ein bisschen betucht, so im Endeffekt, wie ich vorhin den Professor gemacht habe. So ein bisschen kommt das so ein bisschen davon über so, ja Schätzchen, wie geht's dir denn so? Aber zwei sehr nette Mädels, fand ich sehr gut zu hören. Muss man sich wahrscheinlich ein bisschen dran gewöhnen, aber ich glaube, könnte echt ganz interessant werden. Der Herrengedeck-Podcast, ja. Mhm. Und das wäre meine Empfehlung. Und ja, Steffen, das sieht doch sehr leer aus, unser Zettel. Ja, alles abgearbeitet an Themen. Ja. Willst du der Menschheit noch was nach draußen posaunen? Ja, genießt das schöne Wetter, was wir gerade haben. Setzt euch mal raus auf den Balkon und hört dort Podcasts. Das ist gut. Oder lest was. Und oder meiner wäre, tut was für den Weltfrieden. Oh. Bis zum nächsten Mal. Das könnt ihr natürlich auch tun, aber nicht vom Balkon aus. Sehr schön. Oh, manche haben auch schon Kriege vom Balkon aus ausgelöst. Ich wollte gerade sagen, also, vom Balkon aus hat sowas immer so einen bitteren Beigeschmack. Das ist stimmt allerdings. Na guti, es war mir eine hochoffizielle Freude. Vielleicht kriegen wir es ja noch. Hochoffiziell? Hochoffizielle Freude. Ich hoffe, wir kriegen es vor dem Theaterstück nochmal hin. Vielleicht einmal noch vor, miteinander zu podcasten. Mich würde auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir ein bisschen Material vielleicht auch von dem Theaterstück mitnehmen können, um dann ein bisschen was zu zeigen. Vielleicht werde ich ein bisschen Werbung machen auf Etage 13 dafür. Ja, mach das. Können wir mal schauen. Ja. Supi. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Ich bedanke mich auch recht herzlich hier im Namen auch der Stellvertretung. Und der Innung. Der Innung. Ja. Genau.